Ja, wenn einer solche Lieder vorsingt und wenn man den Schluss dann laut im Chor singt, reißt dergleichen selbstverständlich mit. Und man denkt, ich mache es so wie Schmidt. Doch wenn morgen früh der Wecker klirrt, ist es fraglich, ob daraus was wird. Und dann regnet es und dann geht's los. Laufschritt, Stadtbahn, Stechuhr und Büros. Stets die Arbeit und ihr einerlei. Und am Abend ist der Tag vorbei. Oh, ich kenne eure Herzbeschwerden. Jeder will so bleiben, wie er ist. Alle überlassen sie das Besserwerden den Parteien und Herrn Jesus Christ. So geht's nicht. So ist der Fall erledigt. Donnerschlag, das ist ja eine Predigt. Wird euch wohl nichts schaden, Hochverehrte. Wird's denn besser, wenn ich besser werde? Eure Fragen drehen sich im Kreise. Selbst das Schicksal fragt ihr nach dem Preise. So geht's nicht. Es geht auf keine Weise.